Idioten heutzutage sind schon alle sehr geschickt. Sie sagen immer erstmal nein und werden doch direkt gefickt. Ihre Sprache zu verstehen ist eine Wissenschaft für sich. Sie sagen immer erstmal ja, doch eigentlich wollen sie es nicht. Deine neue Bitch ist Jungfrau, dass sie immer die Wahrheit sagt. Versichert sie dir beinahe täglich, wenn du nach ihren Kindern fragst. Doch die Frauen wollen's nicht einsehen, es ist fast jede ne Nutte. Und es wird sich auch nie ändern, denn Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du redest wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du gehst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du fickst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du sagst krass wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du redest wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du gehst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du fickst wie ne Nutte. Denn du sagst krass wie ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist eine Nutte aus Prinzip. Bei dir jeder wie ein Fußballer einen einschiebt. Sobald dein Auge einen Schwanz sieht, gehst du zum Angriff über wie Soldaten im Krieg. Keiner hat dich lieb, erzählst du in zu großem Ausmaße. Dein wahres Bedürfnis ist sexuelle Ekstase. Fühlst dich abgestoßen wie Urin von einer Blase. Er scheiß Redner, behindert handeln, das sende die Straße. Du bist ne Nutte. Sende die Straße. Sende die Straße. Du bist ne Nutte. Denn du redest wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du gehst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du fickst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du sagst krass wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Nutte bleibt Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du redest wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du gehst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du fickst wie ne Nutte. Du bist ne Nutte. Denn du sagst krass wie ne Nutte. Nutte bleibt Nutte.